Kundgabe 928. Empfangen durch Bertha Dudde am 25.05.1939. Glaubenskampf. Methode. Kritik. Gottes Schutz. Der Kampf um die Seelen ist ein so schwerer und verantwortungsreicher, dass alle Kraft angewendet werden muss, sollen die irrenden Seelen nicht verloren gehen für ewig. Und so hat der Herr es wohlweislich angeordnet, dass aller Beistand ihnen gewährt werde, wo sie ringen um die Erkenntnis, und alle Gnadenzuwendungen dort sich äußern sollen, wo nur der geringste Wille der Wahrheit zustrebt. Dies zur Grunderkenntnis, woraus euch Menschen dann ersichtlich sein muss, dass nur immer die unendliche Liebe Gottes am Werk ist, die Menschheit zu erlösen, und darum auch so außergewöhnlich wirkt. In der nächsten Zeit wird ein jeder zu ringen haben, dass er sich selbst getreu bleibt. Er wird den Glaubenskampf erst mit sich selbst auszufechten haben und wird sich dazu große Kraft von Gott erbitten müssen, dass er standhält, wenn alles um ihn zu wanken droht. Desgleichen wird eine allgemeine offensichtliche Kampfmethode angewandt werden, die jede geistige Richtung anfeindet und verfolgt, die nicht durch die oberste Kritik gegangen ist. Der letzte Versuch wird sein, ohne Rücksicht auf Konfession, den Menschen bestimmen zu wollen, der alten Lehre zu entsagen und sich einer neuen Richtung anzuschließen, die jedoch im Widerspruch steht zur Lehre Christi und so nach Verderben bringend für die Menschheit sich auswirken muss. Der allgemeine geistige Rückgang wird Veranlassung sein, dass kein großer Widerstand sich diesem Bestreben entgegensetzen wird. Und es wird die Not immer größer sein, da die Seele sich immer weiter entfernt von der alleinigen Wahrheit und so nach auch von der ewigen Gottheit. Denn der Menschheit Ziel ist die völlige Loslösung, nicht aber die Vereinigung mit ihr. Umso entsetzlicher werden die Folgen dieser Bestrebung sein, denn es wird die Kluft immer größer, die den Menschen von der Wahrheit und dem rechten Erkennen trennt. Dessen ungeachtet maßen sich aber die Träger der Gewalt zu, einzugreifen in göttliches Wirken und werden aber auch die Folgen ihrer Handlungsweise zu tragen haben, indem ein jeglicher Eingriff aufs Strengste an ihnen geahndet wird. Denn es lässt der Herr nicht wider seinen Willen handeln, und er schützet, wenn es Not tut, auf wunderbare Weise, was der Menschheit zu geben, er für notwendig hielt. Und wer nun willig ihm dienet und tätig ist zur Belehrung irrender Seelen, der wird gleichfalls behütet sein auf allen seinen Wegen und göttlichen Schutzes allzeit gewiss sein dürfen. Denn die Welt vermag nicht, den göttlichen Willen zunichte zu machen, wenngleich unentwegt ihr Streben dem geistigen Untergang gilt. Wo sich der Wille Gottes ihrem Beginnen entgegenstellt, dort wird machtlos sein, auch der größte Machthaber. Dagegen überaus stark und widerstandsfähig der Mensch, der Gott zu dienen bereit ist und sich dem göttlichen Willen unterstellt. Der Mensch kann wohl irren und sich der größten Sünde schuldig machen, indem er sich bewegen lässt, wider die göttliche Weisheit zu handeln. Doch die Welt wird ihm solches wahrlich nicht lohnen, dass er für ewig Vorteil daran hätte. Den göttlichen Weisungen aber Folge leisten wird, tausendfachen Segen nach sich ziehen. Denn alle Seelen, denen der rechte Weg nach oben gewiesen wird, werden es ihren Rettern danken bis in alle Ewigkeit, und ihr Dank wird wahrlich ein Lohn sein, der allen irdischen Lohn ums tausendfache übersteigt. Amen.